Wir haben ihn. Als Mario Lutini am Abend des 8. Januar 2018 in seinen Wagen stieg, konnte er wohl kaum wissen, dass es für lange Zeit seine letzte Fahrt sein würde. Im Porsche war er schon länger nicht mehr unterwegs. Den Ferrari Testarossa, den er einst besaß, hatte die Polizei abgedeckt und abgemeldet in der Garage eines Freundes in Stuttgart gesehen. 2002 war das, bei einer Durchsuchung. Jetzt blieb Lutini unauffällig, zumindest legen Polizeidokumente das so nahe. Maximal half er Freunden beim Autokauf, wie etwa dem Manager eines berühmten Formel-1-Piloten, der erst 80.000 Euro Anzahlung für einen Ferrari geleistet hatte und ihn dann doch nicht wollte. Mit ihm flog Lutini in dessen Privatjet nach Verona, um die Sache zu klären. Ich habe mich oft gefragt, wie das ist als Mafioso, wenn man weiß, seit Jahrzehnten weiß, bei der Polizei auf dem Radar zu sein. Blendet man es irgendwann aktiv aus? Dachte Mario Lutini in dem Moment, als er im Januar die Autotür schloss, daran, dass er festgenommen werden könnte? Wenn er das Haus verließ? Blickt man sich routinemäßig immer um? Oder nimmt man die Situation sportlich? Hat er den Ferrari vorsorglich an einen Partner verkauft, um ihn vor einer eventuellen Beschlagnahme zu schützen? Hat ihn die Jahrzehnte mehr oder weniger erfolglose Arbeit der Strafverfolgungsbehörden besänftigt, ihm gar eine gewisse Hybris geschenkt, mir können die sowieso nichts? Hybris ist jedenfalls nicht gerade selten in der Mafia-Welt. Oder wusste er ohnehin schon, dass Ermittlungen gegen ihn im Gange sind und rechnete mit einer Festnahme? Die vorliegenden Abhörprotokolle sagen über solche Fragen wenig aus. Jedenfalls hatten italienische Ermittler Lutini und annähernd 170 andere Personen im Blick. Das Verfahren der Antimafia-Staatsanwaltschaft in Catanzaro richtete sich gegen den Clan Farao, aber auch Unterstützer in der Politik. Mehrere Bürgermeister etwa. Wie immer, wenn es um Ermittlungen zur 'Ndrangheta geht, waren fast alle Männer. Frauen rücken inzwischen zu etwas mehr in den Fokus und es stellt sich heraus, dass sie die Aktivitäten der Clans auf mehreren Gebieten unterstützen. Da sie formal nicht Mitglied werden können, hat man ihren Beitrag lange Zeit nicht bewertet. Lutini gehörte zu den wichtigsten Beschuldigten. Die Ermittler wussten deswegen stets, wo er sich gerade bewegte. Als sie mitbekamen, dass er ins Auto stieg und nach Deutschland davonfahren wollte, fassten sie einen riskanten Entschluss. Irgendwo in Kalabrien richteten sie eine Polizeikontrolle ein, um ihn aufzuhalten. Sie sagten ihm, er müsse mit aufs Revier kommen. Irgendjemand hat ein Bild von ihm dort aufgenommen. Es ist kein offizielles Bild, veröffentlicht worden ist es nie. Die Aufnahme zirkulierte aber unter Ermittlern. Lutini hält darauf eine Trinkflasche in der einen, den Deckel in der anderen Hand, schaut missmutig drein. Er ist frisch rasiert und trägt eine dunkelblaue, sportliche Jacke. Sein eleganter, grau gemusterter Seidenschal passt nicht so recht dazu. Einer Banderole gleich sind am Arm der Jacke die Farben der italienischen Tricolore eingearbeitet. Ich stelle mir vor, wie sich die an den Ermittlungen Beteiligten das Bild als Trophäe schickten. Seht her, wir haben ihn. Die italienischen Ermittler hatten beschlossen, Mario Lutini lieber rasch in Italien festzunehmen, um Probleme zu vermeiden, wie ein wichtiger Ermittler betonte. Sie wollten das Risiko nicht eingehen, dass er anderswo mit einer milderen Strafe davonkommt oder gar fliehen könne. Gerade in Bezug auf Lutini ist zu vernehmen, dass die Ermittler in Baden-Württemberg ihn aus dem Kreis der Verdächtigen heraushalten wollten und sich auch sonst wenig kooperativ zeigten. Ein italienischer Ermittler sagte mir, wer abgehört wird, bestimmt Deutschland. Obwohl Lutini in Stuttgart aktiv war, seien die Abhörmaßnahmen über eine andere Staatsanwaltschaft gelaufen. Ein beteiligter Ermittler erklärte auch, Zitat, es war einfacher, Mario Lutini zu überwachen, der regelmäßig nach Kalabrien fuhr, als andere Personen, die sich in Süddeutschland aufhielten. Tatsächlich äußerte sich ein Staatsanwalt aus Stuttgart bei einem Treffen im BKA im Herbst 2017 italienischen Vertretern gegenüber sogar entschuldigend über das Verhalten seiner Behörde, wie einer internen Unterlage zu entnehmen ist. Die Ermittler standen nun aber an diesem Abend, an diesem Punkt, dem Start der Operation, vor einem Problem. Es war spät, aber noch nicht spät genug, und sie hatten schon eine der Hauptpersonen ihres Ermittlungsverfahrens festgesetzt. Unter fadenscheinigen Begründungen mussten sie Lutini nun für mehrere Stunden hin- und festhalten, um die Zeit zu überbrücken, bis überall die Beamtinnen und Beamten ausrücken würden, um die anderen Beschuldigten festzunehmen. Ahnte Lutini jetzt, was gerade passierte? Wie konnten sie verhindern, dass Kollegen von Lutini von der Aktion Wind bekamen? Vor groß angelegten Operationen gegen den Drangheta sind die Ermittlerinnen und Ermittler in den Strafverfolgungsbehörden naturgemäß immer etwas nervös. Es ist wichtig, das Überraschungsmoment zu nutzen. Es ist wichtig, möglichst viele Beschuldigte anzutreffen und festzunehmen, sowie Beweismaterial zu sichern. Im Fall der Operation Stiege dürfte die Nervosität noch etwas größer als sonst gewesen sein, denn sie richtete sich auch gegen das Unterstützerumfeld und in der langen Vorgeschichte ist beileibe nicht alles reibungslos gelaufen. Mit dieser Festnahme von Mario Lutini mit verschleierten Gründen fing sie also an, die Operation Stiege am 8. Januar 2018. Später in der Nacht bzw. früh am Morgen rollten die Kommandos dann überall los, vor allem auch in Deutschland. Im Süden von Stuttgart ließ der Rambock die Tür zu einer Gaststätte mit einem lauten Knall bersten. Wochen später noch sicherte eine provisorische Spanplatte den Eingang. In Hessen klickten die Handschellen, auch in Bayern rückte die Polizei aus. Und natürlich quer über den italienischen Stiefeln. Die Antimafia-Staatsanwälte in Catanzaro beschuldigten Lutini im anschließenden Prozess der Mitgliedschaft in der 'Ndrangheta. In Italien ist die Paragraphennummer zu der Straftat zu einem festen Begriff geworden. Der 416 bis ergänzte den Straftatbestand der Bildung einer kriminellen Vereinigung um spezifische Mafia-Straftatbestände. Er sieht vor, dass Mitglieder mafiöser Organisationen mit Haft bestraft werden müssen. Einfache Mitglieder mit 10 bis 15 Jahren Haft, Führungspersonen mit 12 bis 18 Jahren. Agiert die kriminelle Organisation mit Waffengewalt, kann das Gericht Haftstrafen von bis zu 26 Jahren anordnen. Es lohnt sich also, in dieser Sache zu ermitteln. In Deutschland ist das leider anders. Ich habe es bereits gesagt, aber es ist wichtig, das immer wieder zu betonen. Geht es um die Verfolgung organisierter Kriminalität, gibt es einiges an Skurrilem in der deutschen Rechtslandschaft. Dass aber der Paragraph des deutschen Strafgesetzbuches, der die Bildung krimineller Vereinigungen unterbinden soll, der Paragraph 129, bis 2018 nie zur Verurteilung von Mafiosi in Deutschland verwendet worden ist, dürfte zu einem der herausragenden Beispiele gehören. Gestört hat das bis dato kaum jemand. In Deutschland verfolgt man lieber einzelne Delikte, als komplexe Strukturen aufwendig aufzuklären. Dass man dabei leicht das große Ganze aus dem Blick verliert, ist hochgefährlich, gerade bei Mafia-Organisationen. Im Fall des Pharao-Clans hatten aufwendige Ermittlungen gezeigt, dass Lutini den Clan Pharao bei seinen Machenschaften in Deutschland unterstützte. Es ging dabei um eine sehr spezielle Form des Vertriebs von Produkten, an denen der Clan gut verdiente. Gastwirten wurden Wein, Pizzateiglinge und Olivenöl angeboten, oft auch minderwertige Ware zu überhöhten Preisen. Weigerten sie sich, das Angebot anzunehmen, bekamen sie einen Anruf oder gleich Besuch von den Chefs des Clans. Da die Betroffenen allesamt Italiener waren, wussten sie das zu interpretieren und kauften. Manche sehen darin eine weniger gefährliche Form von Schutzgelderpressung. Für das deutsche Gesetz ist es nicht einmal das. Diese Masche gilt als bloße Nötigung. Strafrahmen bis zu 2 Jahren. Deutlich weniger, als wenn man wie früher in ein Restaurant geht, die Pistole auf den Tisch legt und um einen Betrag bittet. Und das Aktenstudium zeigt leider auch, dass diese mafiöse Nötigung von manchen Gastwirten sogar geduldet wird und sie sogar bereit sind, eine Art quasi Vereinsbeitrag zu leisten. Bisher ist nicht bekannt, ob diese Masche auch in Österreich zur Anwendung gekommen ist. Eine Pizzeria in Linz aber, die von der Familie Asciolo eröffnet worden ist, hatte den entsprechenden Wein der Pharao im Angebot. Auf Facebook findet sich ein Bild davon, daneben ein Sinnspruch auf Italienisch. Am Abend Rotwein, möge die Zeit schön sein. Salvatore Asciolo war übrigens nicht der einzige Linzer Wirt, der der Mafia zugerechnet wurde. Ende 2022 kam es zu einer Razzia gegen weitere 'Ndrangheta-Verdächtige aus Tropea. 14 Standorte wurden gleichzeitig durchsucht. Entwickelt hatten diesen Modus operandi die nun verfolgten Männer vom Pharao-Clan nicht selbst. Sie hatten die Masche nur übernommen. In Hessen hatten sich ein paar Jahre zuvor Mitglieder des mit den Pharao verbündeten Carelli-Clans mittels dieser Masche bereichert, bis die Polizei den Männern auf die Spur kam. Im Gerichtsprozess sagte auch ein erpresster Gastwirt aus, 2 Männer wurden verurteilt. 1,5 Jahre danach brannten sein Lokal und seine angrenzende Minigolfanlage. Und der Bundesgerichtshof hob das Urteil gegen die Männer auf. Bei der Urteilsfindung hätte berücksichtigt werden müssen, dass der den Wirten aufgezwungene Wein ja auch einen Wert hatte. Der Prozess wurde nicht noch einmal aufgerollt, die zwei Männer gingen straffrei aus. Ich habe den Wirt danach besucht. Dank Unterstützung der Stadtverwaltung und der lokalen Kreissparkasse konnte er seinen Betrieb in Containern weiterführen. Tatsächlich sah das Lokal schick aus, durch eine große Glasfront fielen Sonnenstrahlen. Ob wir über die Schutzgelderpressung sprechen könnten, fragte ich ihn. Er lud meinen Kollegen und mich auf einen Espresso ein und sagte höflich ab. Aus seinen Augen blickte uns pure Verbitterung entgegen.